Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag, 16 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Die weitere Präsentation der Bands des Soli-Konzerts fürs Freie Radio, die wir letzte Woche angekündigt haben, verschieben wir um etwa einige Zeit. Denn es haben sich so viele andere Sachen angehäuft, dass wir heute wieder in die Berichterstattung über laufende Proteste hier in Berlin einsteigen wollen. Zum Beispiel vom Syndikat, was sich sehr lautstark gegen seine Rausschmiss wehrt. Die waren in der vergangenen Woche auf der Straße vor der britischen Botschaft. Warum und was da los war, das hört ihr heute hier in der Sendung. Mumia Abu-Jamal, der gefangene Radiojournalist, hat einen Nachruf auf Big Man Howard, den Black Panther-Aktivisten, verfasst, der vor einigen Wochen gestorben ist. Wer das war und warum Mumia ihn würdigt, auch das erfahrt ihr in der Sendung. Und dann geht es natürlich auch um Mumia selber, denn es gab einen Aktionstag, einen in vielen Ländern stattgefunden, nämlich am vergangenen Sonntag, seinem 37. Haftjahrestag. In Berlin war da natürlich eine Menge los. Wir waren mit dem Mikrofon dabei. Das wird heute der erste Beitrag. Wir haben auch kaum Zeit für Musik, denn es ist dermaßen dicht gedrängt, das Programm heute, dass wir jetzt nur ein paar ganz wenige Töne hören und dann steigen wir ein in den ersten Beitrag. Genau, was ich auch noch sagen wollte, der Demo-Ticker und die Veranstaltungshinweise, die müssen aus Zeitgründen leider ausfallen. Ihr findet natürlich alles auf dem Stressfaktor unter Internetadresse www.stressfaktor.squad.net. Achtet besonders auf übermorgen, auf Freitag, die AfD will ihr hässliches Haupt wieder erheben und Leute wollen ihnen da entgegentreten. Das sehr wichtig, schaut es euch an im Internet www.stressfaktor.squad.net. Vergangenen Sonntag, den 9. Dezember, war der 37. Haftjahrestag des US-Journalisten Mumia Abu-Jamal. Das haben viele Menschen auf der Welt zum Anlass genommen, vor Einrichtungen, also diplomatische Einrichtungen der USA zu gehen und seine Freiheit zu fordern, unter anderem auch in Berlin. Und ihr werdet gleich einen Bericht hören, der sich zur Hälfte aus einem Bericht des Berliner Free Mumia Bündnisses zusammensetzt und zum anderen aus Aufnahmen, die wir selbst dort vor Ort gemacht haben. Und ja, das werde ich euch jetzt vortragen. Und dann erfahrt ihr natürlich auch, wer Mumia Abu-Jamal ist und warum ihn so viele Menschen unterstützen. Free Mumia, Kundgebung am 37. Haftjahrestag in Berlin. Mumia Abu-Jamal ist ein inzwischen 64-jähriger afroamerikanischer Journalist und ehemaliger Black Panther, der seit 1981 im US-Bundesstaat Pennsylvania gefangen gehalten wird. Aufgrund seiner regierungskritischen journalistischen Arbeit, fehlender Tatschuldbeweise und dem Verlauf seines zutiefst manipulierten Verfahrens stufen ihn viele als politischen Gefangenen ein. Allerdings weisen er selbst als auch seine UnterstützerInnen immer wieder auf die strukturellen, rassistischen und klassenbezogenen Komponenten in der Justiz hin, die seinen Fall zu einem von Millionen in den USA machen. Heute, auf den Tag genau 37 Jahre nach seiner Verhaftung, demonstrierten in Philadelphia, Mexico City, Paris, London, Haiti, Kanada, Frankfurt am Main auch knapp 100 Menschen vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor in Berlin. In einem Beitrag von Free Mumia Berlin ging eine Rednerin auf die Bedeutung von 37 gestohlenen Jahren durch den Knast ein. Mumia hat diese Zeit allerdings maximal genutzt, um Widerstand zu leisten und Perspektiven einer befreiten Gesellschaft in Büchern und Radiobeiträgen greifbar zu machen. Derzeit wartet Mumia auf eine Entscheidung von Revisionskontrollrichter Tucker aus Philadelphia, ob sein Berufungsverfahren wiederholt wird und er endlich die Chance erhält, auf juristischem Weg freizukommen. Die moderne Form der Sklaverei in Form der Gefängnisindustrie als auch der in den USA immer breiter werdende Widerstand von Gefangenen gegen dieselbe, war Teil einer weiteren Rede. Während sich eine auf Public-Private Partnership basierte Gefängnisindustrie Milliardengewinne mit der Ausbeutung von Zwangsarbeit verschafft, haben sich seit 2010 Zehntausende von Gefangenen und ihre Angehörigen organisiert und, Zitat, aufgehört, Sklavinnen zu sein. Zitat Ende. Die Gefangenen und ihre UnterstützerInnen fordern die Abschaffung aller Gefängnisse, weil diese nichts anderes als ein Instrument der bürgerlichen Ordnung sind, um den Reichtum der wenigen und ihre Macht über die vielen zu garantieren. Mumia selbst hat wenige Tage vor der Berliner Kundgebung eine Audiogrußbotschaft zusammen mit Prison Radio aufgenommen, in der er den Zusammenhang zwischen dem staatlichen Rassismus und dem aggressiv von oben geführten Klassenkampf der Trump-Regierung ansprach. Er rief dazu auf, Spaltung zu überwinden und die Teile- und Herrschepolitik zu hinterfragen. Am Ende rief er ebenfalls dazu auf, sich für die Freilassung des schwer erkrankten Lakota Leonard Peltier einzusetzen, der nach einem ähnlich manipulierten Verfahren wie Mumia selbst seit 1976 bereits bis heute gefangen gehalten wird. So, und diese Rede, die können wir jetzt hören, und zwar im Original von Mumia Abu-Jamal. War against the poor and workers. It is an era of imperial freefall. And in support, the government is openly attacking Latino immigrants from Guatemala and Honduras, lobbing tear gas canisters at moms and babies. This, after knowingly separating children from their parents, a gruesome stunt meant to intimidate Latinos and to draw simple human compassion away from them. Governments have traditionally turned immigrants into scapegoats, making them the latest targets of racist enmity. King Donald I called them bad dudes, criminals, and gang members. Yeah, gangsters in diapers, right? Here's what it really is. Class war. The poor versus the poor. Workers against workers. Divide and conquer. This ain't even an American thing. It's a capitalist thing. Rulers in Europe, America, and Latin America are using the power of fear to turn worker against worker. When politicians sell and spread the toxin of fear, it's time for workers to join with their fellow workers to unite and fight for all. The politics of capitalism are the politics of division, of class war, of dog-eat-dog, and of pushing people against each other instead of for each other. America remains the prison house of nations. It has 5% of the world's population and 24% of the world's prisons. The United States is the imprisonator in chief of this planet. On the bright side, we celebrate the release of Debbie and Mike Africa of the MOVE organization after 40 years in prison. But that brief bright light reveals the horror of the system of shackles, chains, and handcuffs. That light shows us the injustice of the continued imprisonment of Leonard Peltier, a Lakota Native American activist in American federal prisons. So, before I go, I salute our friends and comrades in Germany. Thank you for what you do for human rights and freedom. On the move from imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Danke an Free Mumia Berlin, vor allen Dingen an Prison Radio und Mumia Abu-Jamal, dass sie diese Rede zur Verfügung gestellt haben. Wir sagen mal kurz auf Deutsch, was Mumia Abu-Jamal hier erzählt hat. Und zwar geht die Übersetzung so: Krieg gegen die Armen und die ArbeiterInnen. Wir leben in einer Zeit imperialer Gesetzlosigkeit. Und in Unterstützung dieses Zustands greift die Regierung offen lateinamerikanische Einwanderinnen aus Guatemala und Honduras an und attackiert Mütter und Kinder mit Tränengas. Diese Angriffe erfolgten, nachdem der Staat bereits mit Absicht Kinder von ihren Eltern getrennt hatte. Eine grauenerregende Aktion, die Absicht verfolgte, die Latinas einzuschüchtern und ihnen jedes menschliche Mitgefühl zu entziehen. Regierungen haben schon immer EinwanderInnen als Sündenböcke benutzt und sie zur jeweils jüngsten Zielscheibe rassistischen Hasses gemacht. König Donald I. bezeichnete sie, Zitat, als üble Typen, Verbrecher und Gangmitglieder. Zitat Ende. Na klar, versteht doch jeder. Gangster in Windeln. Worum es wirklich geht, ist folgendes: Klassenkampf. Die Armen gegen die Armen, ArbeiterInnen gegen ArbeiterInnen, teile und herrsche. Das ist nicht mal eine rein amerikanische Masche, es ist eine kapitalistische Masche. Die Herrschenden in Europa, Nordamerika und Lateinamerika benutzten die Macht der Angst, um die ArbeiterInnen gegeneinander aufzuhetzen. Wenn Politiker das Gift der Angst verkaufen und verbreiten, ist es höchste Zeit für die ArbeiterInnen, sich an ihre Klassengenossinnen zu wenden, um sich mit ihnen zusammenzuschließen und gemeinsam für alle zu kämpfen. Die Politik des Kapitalismus ist die Politik der Spaltung, des Klassenkampfs von oben und des Schürens der Konkurrenz, um die Menschen dazu zu bringen, gegeneinander statt füreinander zu arbeiten. Die USA unterhalten weiter das größte Gefängnissystem der Welt. In ihnen leben 5% der Weltbevölkerung, aber 24% der Gefangenen auf der ganzen Welt. Die Vereinigten Staaten sind der größte Kerkermeister des Planeten. Sehr gut dagegen ist, dass wir die Freilassung von Debbie und Mike Africa von der MOVE-Organisation nach 40 Jahren Haft feiern können. Aber dieser kurze, helle Lichtstrahl zeigt uns zugleich auch den Horror dieses Systems von Fußeisen, Ketten und Handschellen. Er zeigt uns das Unrecht der weiteren Inhaftierung Leonard Peltiers, eines indigenen amerikanischen Aktivisten der Lakota-Nation, in US-Bundesgefängnissen. Zum Schluss möchte ich unsere Freunde und Genossen in Deutschland grüßen. Danke für das, was ihr für die Menschenrechte und die Freiheit tut. On a Move, aus dem Schattenreich der eingekerkerten Mumia Abu-Jamal. Journalist Mumia Abu-Jamal, and we are appealing to everyone. We know a lot of people know about his case. People are busy, maybe they forgot about it, but our brother is still languishing and rotting on death row. Soon it'll be almost 30 years. He is innocent. He is a brilliant journalist, and it is a travesty of justice and an insult to freedom-minded progressive people that someone like Mumia Abu-Jamal, after all of these years, should still be in prison. I support the freedom of Mumia Abu-Jamal because he has remained a revolutionary. He's part of our movement and we need him out here with us. Radioaktiv Berlin, wir beschäftigen uns mit der Kundgebung für die Freilassung von Mumia Abu-Jamal, die am vergangenen Sonntag, den 9. Dezember, stattfand. Das war bereits der 37. Haftjahrestag des afroamerikanischen Journalisten. Unvorstellbar lange Zeit. Und wir berichten halt von dieser Kundgebung. Ein weiterer Gefangener, nämlich Thomas Meyer-Falk, hatte ebenfalls eine Grußbotschaft geschickt. Und neben der Hoffnung, dass die solidarischen Menschen bis zu Mumias Freilassung nicht nachlassen, lautstark seine Freiheit zu fordern, ging er auch auf Langzeithaft in Deutschland ein. Sein Mitgefangener Icke sitzt für einen Doppelmord seit 1962, also bereits 56 Jahre in Haft. Thomas Meyer-Falk sagte, Todesstrafe und lebenslange Haft sind unmenschlich, sie müssen abgeschafft werden. Und die komplette Grußbotschaft, die hört ihr jetzt. Grußbotschaft von Thomas Meyer-Falk, seit 1996 in Gefangenschaft. Zurzeit in Sicherheitsverwahrung in der JVA Freiburg in Baden-Württemberg. Freiheit wird uns nicht geschenkt werden. Bald 40 Jahre wird Mumia Abu-Jamal von der US-Justiz gefangen gehalten. Die Todesstrafe wurde ersetzt durch eine lebenslange Internierung. Nur wenn der Protest hiergegen nicht nachlässt, wird Mumia jemals die Möglichkeit bekommen, wieder unter uns sein zu können. Nicht nur via Brief oder Tonband, sondern ganz real. Ich möchte die Möglichkeit dieses Grußwortes aber auch nutzen, um auf die Situation hierzulande hinzuweisen. Icke, er stammt aus Berlin, wurde am 14. September 1962, also vor über 56 Jahren, in Moabit eingeliefert. Seitdem sitzt er im Knast. Ja, er hat getötet, 2 Menschen in Berlin erschossen. Das war nie strittig, aber 56 Jahre? Zum 50. Haftjahr hatte die Taz ihm einen großen Sonderbericht gewidmet. Und dennoch wird bis heute die Strafe vollstreckt. Todesstrafe und lebenslange Freiheitsstrafe sind unmenschlich.

Eine fehlerhafte Entscheidung, die einem Menschen das Leben nimmt, kann nicht wieder rückgängig gemacht werden und ist daher nicht zu tolerieren. Soweit Amnesty und wir können dem auch wirklich nur zustimmen. Mumia fordert uns immer wieder auf, uns Gedanken über die Dialektik von Freiheit und Unfreiheit zu machen, über das Missverhältnis bei der Anwendung der Todesstrafe nachzudenken. Er hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier draußen in der sogenannten freien Welt von dem System staatlicher Gewalt, das sich auf Einkerkerung und Todesstrafe zur Aufrechterhaltung der Herrschaft stützt, nicht unberührt bleiben. Deshalb ist der Kampf gegen die Todesstrafe und gegen die Hinrichtung einzelner Gefangener auch immer wieder ein Kampf gegen Ausbeutung, gegen Unterdrückung und Krieg, gegen all die Lügen, die wir uns täglich anhören müssen. Es ist der Kampf für das Glück und die Freiheit für alle. Ihr hört einen Bericht über die Free Mumia-Kundgebung, die am vergangenen Sonntag am Brandenburger Tor vor der S-Botschaft in Berlin stattfand. Es haben dort auch andere Gruppen gesprochen, unter anderem zum Beispiel die Rote Hilfe, die sich natürlich auf Mumia Abu Jamal bezog, aber auch sagte, dass es Repressionen in diesem Land gibt, und zwar nicht zu knapp, politische Repression gegen Menschen, die den Kapitalismus kritisieren oder eine bessere und eine befreite Gesellschaft hier errichten wollen. Alle diese Leute haben einiges auszuhalten von diesem Staat, und das hört ihr jetzt. Wir sind heute hier, um Mumia Abu Jamal unsere Solidarität auszudrücken. Mumia ist jetzt seit unglaublichen 37 Jahren in Haft. Seit 37 Jahren hält der US-amerikanische Staat unseren Genossen gefangen. Die Vorwürfe, wegen denen er 1982 zum Tode verurteilt wurde, können die eigentlichen Gründe, warum er weggesperrt und von uns und von seinen Genossinnen und Genossen isoliert wurde, nicht maskieren. Mumia Abu Jamal ist ein politischer Gefangener, der jahrzehntelang in der Todeszelle saß, weil er ein Journalist ist, der den rassistischen Alltag, den die afroamerikanische Bevölkerung in den USA erleben muss, aufdeckt, kritisiert und wortgewandt an die Öffentlichkeit gebracht hat. Mumia gebührt unser größter Respekt, weil er sich trotz der Isolation und des psychologischen Terrors, den Gefängnis bedeutet, nicht hat brechen lassen und im Gefängnis weiter aufgedeckt, kritisiert und geschrieben hat. Über die Zustände im gefängnisindustriellen Komplex, die tagtäglichen Misshandlungen von Gefangenen, die moderne Sklavenarbeit im Knast und die Missachtung der Rechte der Inhaftierten. Die Gefahr, die von Mumia für die Herrschenden ausgeht, ist dabei, dass er sich nicht darauf beschränkt, diese Tatsachen bei sich zu belassen, sondern sie in den Kontext setzt, in dem sie analysiert werden müssen. Im Kontext von kapitalistischer Ausbeutung und Rassismus. Deswegen werden und wurden im Fall von Mumia selbst die Ansprüche bürgerlichen Rechts missachtet. Welche Rolle spielt es schon, wenn er von einem Richter verurteilt wurde, der Mumia als Staatsanwalt verfolgt hat? Welche Rolle spielt es schon, wenn Zeugenaussagen widersprüchlich sind, wenn es darum geht, einen dissidenten Journalisten zu inhaftieren? Und nur der breiten Unterstützung und Solidarität, die Mumias Fall international erfährt, ist es geschuldet, dass Mumia nicht hingerichtet wurde und seine Strafe in eine lebenslange Haft umgewandelt wurde. Aber dieser kleine Sieg ist nicht genug für uns. Auch hier in Deutschland sind oppositionelle Medien nicht gerne gesehen. Das Verbot von links unten letztes Jahr hat das nur allzu deutlich gemacht. Und auch das Aussprechen und Organisieren von Solidarität ist den Herrschenden ein Dorn im Auge. Auch wir, die Rote Hilfe, sind mittlerweile von einem Verbot durch das Heimatministerium bedroht. Unter anderem, weil wir auf die Repression und Polizeigewalt, die vom Deutschen und anderen Staaten ausgeht, aufmerksam machen und die Opfer dieser Repression unterstützen. Aber Solidarität lässt sich nicht verbieten und auch nicht einsperren. Wir sagen, 37 Jahre Haft sind mehr als genug. Freiheit für Mumia Abu Jamal jetzt sofort und Freiheit für alle politischen Gefangenen. We'll be right back. Ähnliches, wie gerade gehört, die Rote Hilfe Berlin hatten auch Vertreterinnen und Vertreter der Soli-Gruppe der Gefangenengewerkschaft zu berichten. Und das hört ihr jetzt. Die Gefangenen in der BRD organisieren sich. Sie kämpfen gegen die Ausbeutung hinter Gittern, gegen die Lebensverhältnisse und gegen die anstaltsinterne Repression. Als Soli-Gruppe der Gefangenengewerkschaft unterstützen wir sie dabei und rufen alle dazu auf, sich jederzeit mit allen Gefangenen zu solidarisieren. Knast ist nicht losgelöst von den Verhältnissen draußen. Knast ist ein fundamentales Element von Staat und Kapital. Diejenigen, welche sich nicht angepasst, gesetzestreu und normkonform verhalten, werden weggesperrt. Zwar ist die Situation in der BRD noch nicht mit der in den USA zu vergleichen. Allerdings kann auch hier erkannt werden, dass vor allem diejenigen weggesperrt werden, die keine finanziellen Mittel haben, die auch schon vor ihrer Knastzeit an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden sind. Kurz, es sind diejenigen, die in einer Klassengesellschaft ganz weit unten stehen. Knast ändert nichts an den Verhältnissen. Im Gegenteil, er hält die Verhältnisse aufrecht. Während sich die BRD im Krieg befindet, während Waffen exportiert werden und Menschen im Mittelmeer ertrinken und die Verantwortlichen dabei auch noch ordentlich Geld einsacken, wird ein Ladendiebstahl oder das Fahren ohne Fahrschein in der Bahn oft mit langer Haftzeit bestraft. Im Knast müssen die Gefangenen dann für einen Hungerlohn schuften, weil große Unternehmen und landeseigene Behörden völlig sozialabgabefrei in den Knästen der BRD produzieren lassen. Die Gefangenen kommen raus, haben oft ihre Wohnung verloren, keine Kohle im Knast verdient und können sich gleich mal in der Jobcenter-Schlange anstellen. Die ist dann meist so lang, dass Geld vom Amt nicht gleich am nächsten Tag kommt, sondern erst in ein paar Monaten. Obdachlosigkeit und finanzielle Not sind vorprogrammiert und damit auch wieder Knast. Dieses Konzept ist bewusst vom Staat gewählt, denn ohne eine Klassenjustiz, also ohne die Verurteilung der Armen für ihre Armut, könnte sich der Kapitalismus nicht aufrechterhalten. Wenn sich alle nehmen würden, was ihnen zusteht, wenn alle mit der Bahn fahren würden, ohne zu zahlen, wenn niemand mehr Miete zahlen würde und die Häuser besetzt, wo kommen wir denn dann hin? Auch wenn uns der Gedanke gefällt, dem Kapitalismus eben nicht. Dass das alles nicht wirklich fair ist, wissen die Gefangenen. Deswegen organisieren sie sich im Knast, kämpfen für bessere Haft-, Arbeits- und Lebensbedingungen und manchmal auch direkt gegen Knäste. Wir finden das mehr als unterstützenswert. Wenn wir für eine Gesellschaft kämpfen, in der wir vom kapitalistischen, ausbeuterischen, herrschenden und rassistischen Verhältnissen befreit werden wollen, müssen wir auch gegen Knäste als totale Institution des Herrschaftsapparats kämpfen. Wenn wir uns nicht spalten lassen wollen, müssen wir gemeinsam, also mit den Gefangenen, als Betroffene der Repression kämpfen. Deswegen zeigen wir uns solidarisch mit allen Gefangenen und rufen dazu auf, Gefangene bei ihren Kämpfen hinter Gitter zu unterstützen. Schreibt Gefangenen, begegnet Verantwortlichen für Knast und auch allen anderen Institutionen, welche die herrschende Ordnung aufrechterhalten. Gefangenenadressen findet ihr auf der Seite der Gefangeneninfo und auf unserer Homepage. Verantwortliche für Knast und damit für Kapitalismus, Herrschaft und Unterdrückung bald auch. Kämpfe verbinden, Mauern überwinden. Free Mumia, free them all! Vielen Dank. Soweit unser recht ausführlicher Bericht über die Free Mumia-Kundgebung, die am vergangenen Sonntag, dem 9. Dezember, in Berlin stattfand. Es war der 37. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal und wie ihr gehört habt, wenn es um Mumia geht, dann geht es auch um viele andere. Es geht um Befreiung und wer weitere Informationen zu Mumia Abu-Jamal und der laufenden Kampagne sucht, dem sei die Webseite empfohlen, www.mumia-hörbuch.de. Das ist die Webseite von Free Mumia Berlin. Ich wiederhole die nochmal. Mumia-hörbuch.de. Hörbuch, das wird im Internet natürlich mit OE geschrieben und nicht mit Umlauten, also mumia-hörbuch.de. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Big Man Howard. His name was Elbert Howard, but few people called him that. Sein Geburtsname war Albert Howard, aber seine Genossinnen und Genossen der Black Panther Party nannten ihn alle Big Man. Er war tatsächlich stattlich gebaut, wie ein Athlet des American Football. Zusammen mit Robert George Bobby Seale und Huey Pincy Newton gehört er zu den 6 Mitgliedern, die im Oktober 1966 im kalifornischen Oakland die Black Panther Party for Self-Defense gründeten. Howard war bis 1974 aktives Mitglied der Partei. Er gehörte dem Zentralkomitee an und war als stellvertretender Informationsminister für die Pressearbeit zuständig. Zeitweise leitete er als Chefredakteur die Parteizeitung The Black Panther. Geboren und aufgewachsen in Chattanooga, Tennessee, blieb er 1960 nach Ende seines 4-jährigen Dienstes bei der US-Luftwaffe in Kalifornien. Unter dem Titel »Als ich der Black Panther Party beitrat«, schrieb er darüber im Panther-Blog »It's about time, blackpantherparty.com«. Oakland erschien eine blühende schwarze Gemeinde mit freundlichen Menschen zu sein. Es lag jedoch am Verhalten der dortigen Sturmtruppen der Stadtpolizei, dass klare Trennungslinien gezogen wurden. Sie warnten die Schwarzen vor tödlichen Konsequenzen, falls sie diese Linien überschreiten würden. Zu sogenannten tödlichen Konsequenzen kam es fast jede Woche, wenn weiße Cops Bürger töteten, was von Polizei und Behörden offiziell stets als sogenannte Notwehr gerechtfertigt wurde. Zitat Ende. Deshalb organisierten die Panthers zunächst bewaffnete Patrouillen gegen die Polizeigewalt, um so die ständige Brutalität gegen die schwarze Bevölkerung zu verhindern. Durch seine beeindruckende Größe und sportliche Gestalt sowie seinen imponierenden Afro fiel Albert der Öffentlichkeit auf und wurde zur fotogenen Ikone der Panther. In seinem Auftreten war er hingegen eher ein stiller und sachlicher Typ, dem es um Fakten und nicht um Show ging. Er war zur Stelle und füllte die Lücken in der alltäglichen Parteiarbeit, als mehrere Kampfgefährten und Mitbegründer der Panthers vor Gericht gezerrt wurden und im Gefängnis landeten. Big Man sorgte dafür, dass die Geschichte der Partei weiterging. Er war ein fähiger, talentierter Redakteur und Autor und, wenn nötig, ein brillanter Redner. Albert Big Man Howard starb im Sommer im Alter von 80 Jahren, aber er ist und bleibt für uns alle ein großes Vorbild. Er hinterlässt nicht nur eine Frau, Kinder und Enkel, sondern auch ein Erbe, das den Kampf, Widerstandsfähigkeit und Black Power bezeugt. Selbst nachdem er die Partei verlassen hatte, drängte er die Unterdrückten immer noch, sich gegen ihre Unterdrücker zu wehren. In einem Essay aus dem Jahr 2005 mit dem Titel »Wie ich es sehe« schrieb er, Zitat, »Die Leute wären gut beraten, die Geschichte zu studieren und daraus zu lernen. Schaut euch an, wie Kampagnen wie das Free Breakfast Program, die Kampagne zur Kontrolle der Polizei oder für Medical Clinics zur medizinischen Versorgung unserer Bevölkerung von der Black Panther Party entwickelt wurde und eingesetzt wurde. Wir müssen wachsam sein und uns zusammenschließen, wenn wir uns selber retten wollen.« Soweit das Zitat. In Gedenken an Big Man Howard, den legendären und stellvertretenden Informationsminister der Black Panther. All power to the people. From imprisoned nations, this is Mumia Abu-Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal, erschienen im Original am 21. November 2018 auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 11. Dezember 2018 in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Yeah, don't get- Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh oh. Vergangenen Donnerstag kamen ca. 80 Menschen bei miesestem regnerischem Wetter vor die britische Botschaft in Berlin in Mitte unter den Linden nahe dem Brandenburger Tor. In der Wilhelmstraße ist ja dieser abgesperrte Bereich, wo die britische Botschaft ist. Und es ging um das Syndikat, um die Kneipe, die seit 33 Jahren im Neuköllner Weisekiez zu Hause ist und dort ein wichtiger Faktor im Kiez ist, zum 31.12. rausgeschmissen werden soll. Also es hatten ja schon einige Kundgebungen gegeben, wir haben ja auch schon mal davon berichtet, Interviews auch schon verschiedentlich hier in der Sendung gehabt. Jetzt waren die Leute vor die britische Botschaft gegangen, um dort zu demonstrieren, denn der Sitz von Piers Global ist nicht nur in London, sondern Piers Global ist auch als Betreiber öffentlicher Gebäude jahrelang Betreiber der britischen Botschaft gewesen und ist zumindest als in einer Fondsgesellschaft als Anteilseigner auch immer noch daran beteiligt. Also wurde der britischen Botschaft auch etwas über ihren ehemaligen Vermieter erzählt. Und das hört ihr jetzt. So, erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder so zahlreich hier seid. Auf unserer kleinen Reise durch Berlin. Beim letzten Mal am Kudamm, jetzt hier unter den Linden. Ich denke, wir können euch ein bisschen Sightseeing auch bieten. Für die Leute, die schon öfter da waren bei den Redebeiträgen, es wird sich ein bisschen was wiederholen, weil die Infos zu uns und unserer Geschichte bleiben halt die gleichen. Hallo Mitte, hallo an euch alle. Unser Mietvertrag, also von der Kneipe Syndikat, wurde nach über 33 Jahren zum Ende dieses Jahres gekündigt. Dies wurde uns durch die Deutsche Immobilienmanagement im Namen der Piers Global Real Estate Germany kundgetan. Damit soll nach 33 Jahren ein alteingesessener und tief in der Nachbarschaft verwurzelter Ort des Zusammenkommens verschwinden. Doch das wollen wir als Kneipenkollektiv ebenso wenig hinnehmen wie die Freundinnen und Freunde des Syndikats und viele weitere solidarische Nachbarinnen und Nachbarn und Unterstützerinnen. Die Piers Global Real Estate Germany ist der deutsche Ableger der Piers Global Real Estate Gruppe aus England. Ein Familienunternehmen, das gleichermaßen verschwiegen, wie erfolgreich in ihrem Business ist. Schätzungen zufolge verwalteten sie 2015 Immobilien im Wert von über 6 Milliarden britischen Pfund. Ein Schwerpunkt ihres Investments ist Berlin. Hier besitzen sie circa, nach eigenen Angaben, 6.200 Wohnungen. Zwar taucht der Name Piers nicht in unserem Mietvertrag auf, doch das liegt in der Natur der Sache. Offizieller Besitzer der Weisestraße 56 und somit des Syndikats ist die Firman Properties Saal, die sich einen geräumigen Briefkasten mit 75 anderen gleichermaßen seriös klingenden Firmen teilt. Wie das Konstrukt genau aufgebaut ist, das wird den Rahmen hier sprengen, das findet ihr aber auf unserem Blog syndikatbleibt.noblogs.org. Da ist der Rechercheweg auch nochmal in Einzelnen zu finden, mit ein paar schönen Bildern von unserem Briefkasten und dem Firmensitz in Luxemburg. Jedenfalls zeigt dies auch, dass vermeintlich anonyme Briefkastenfirmen nicht anonym bleiben müssen und Widerstand dagegen auch hier direkt vor Ort möglich ist. Wer möchte, es gibt auch noch mehr Trillerpfeifen hier vorne. Also wer noch keine hat, kann sich gerne hier aus dem Korb noch welche holen. So, nachdem zuletzt auch durch mehrere Artikel in Berliner Tageszeitungen die Piers Group ein wenig ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurde, machen sie bereits die Schotten dicht. Die Website des deutschen Ablegers ist schon seit Beginn unserer Recherche offline. Die des britischen Mutterunternehmens war es kurz, ist aber wieder online zu erreichen. Auch wenn ihr eure Webseiten abschaltet, ihr könnt euch nicht verstecken. Wir finden euch. Wir wollen nicht hinnehmen, dass eine Handvoll Immobilienfuzzis und Investmentgruppen nur aufgrund irgendwelcher Kosten-Nutzen-Rechnungen entscheiden können, wie unsere Häuser und unsere Kieze aussehen sollen und wer dort wohnen und arbeiten darf. Es sind unsere Wohnungen und unsere Häuser, unsere Läden, Cafés und Stammkneipen, unsere Kieze, in denen wir wohnen, arbeiten und leben. Wir werden weiter für den Erhalt unserer Kiezkneipe kämpfen und weiterhin solidarisch mit allen sein, die sich gegen die Schweinereien von Piers Global, Padovic, Deutsche Wohnen und wie sie alle heißen, engagieren. Wir sind solidarisch mit der Meuterei, der Potze, dem Drugstore, der Liebig 34 und allen anderen, die Profitinteressen geopfert werden sollen. Sie verdrängen uns gemeinsam, deshalb kämpfen wir gemeinsam. Wir bleiben alle für unsere Stadt. Eine Stammgästin erzählt, warum ihr das Syndikat am Herzen liegt und wie sie es zuerst kennenlernte, als sie reinkam, was ihr dort auffiel. Vor zu Hause gefühlt, weil das Syndikat eine linke Kneipe ist, in der Rassismus und Faschismus, Sexismus oder Homophobie keinen Platz haben. Das Syndikat wurde nicht nur meine Stammkneipe, sondern in den folgenden Jahren geradezu mein Lebensmittelpunkt. Dort habe ich einfach gleichgesinnte Leute getroffen, mich gut unterhalten und viele nette Abende verbracht. Das Syndi hat mein Leben, mein Wohnen und meine Freizeit entscheidend geprägt. Es wurde für mich zu dem Ort, um gemeinsam mit anderen Stammgästen meine Freizeit zu planen. Mit manchen habe ich jahrelang im Sommer in der Hasenheide Volleyball gespielt. Mit anderen habe ich im Winter in der Nachbarschaft sonntags sauniert. Mit manchen bin ich zusammen auf Demos gegangen. Mit einer wiederum anderen Gruppe spiele ich immer noch an jedem ersten Sonntag im Monat Doppelkopf. Regelmäßig findet am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Doppelkopfturnier statt, an dem alle Geschenke kriegen, auch die, die verloren haben. Für mich ganz wichtig. Einmal war ich sogar in einer kleinen Band, mit der wir Stücke für einen Kulturabend im Syndi geprobt haben. Und aufgeführt natürlich. Im Syndi habe ich auch die Leute kennengelernt, mit denen gemeinsam ich 2006 das Weisestraßenfest organisiert habe. 11 lange Jahre habe ich in einem benachbarten Hausprojekt sogar mit Kollektivistinnen und Stammgästen des Syndis zusammengelebt. Ich habe in den letzten Vierteljahrhundert zwar einige Male die Wohnung gewechselt, entscheidend bei meiner Wohnungswahl war jedoch immer die Frage, ob ich das Syndikat noch gut zu Fuß erreichen konnte. Eine andere Wohngegend kam deshalb gar nicht in Frage. Schließlich ist das Syndi mein zweites Wohnzimmer und damit meine Heimat in Berlin. Was mir als bisexuelle Frau Mitte 50 an der Kneipe besonders gut gefällt, ist, dass im Syndi eine wirklich bunte Mischung jeglichen Alters und sexueller Orientierung aufeinander trifft. In Syndi kommen Studienanfängerinnen und Leute im Rentenalter, genauso wie Heteros, Schwule und Lesben. Blöde Anmache müssen sich Frauen dort nicht gefallen lassen, da passen die Tresenkräfte schon auf. Die Kollektive, die das Syndikat betrieben haben in meinen langen Jahren als Stammgast des Öfteren gewechselt. Eins aber blieb gleich, alle waren nett zu mir, haben mich trotz meiner zahlreichen Macken willkommen geheißen und ich habe mich immer sauwohl gefühlt. Wenn ich mal was in der Kneipe liegen gelassen habe, habe ich es garantiert beim nächsten Besuch zurückgekriegt. Dafür vielen Dank, liebe Wirtschaft, das ist nicht selbstverständlich. Die Kneipe hat vielen linken Gruppen einen Raum geboten, um sich zu vernetzen gegen Rechte und Faschos, für die Rechte von Mieterinnen und Geflüchteten, ebenso wie für inhaftierte Linke. Im Syndikat gab es reichlich Konzerte und Solifäten für gute Zwecke. Jetzt droht das Syndi selbst einem Mietheit zum Opfer zu fallen. Das macht mich traurig und wütend. In der Wirtschaft habe ich meinen 30. Geburtstag ebenso gefeiert wie meinen 50. Und will unbedingt auch meinen 70. noch dort erleben. Für mich steht eine Schwester, das Syndikat bleibt! Pers Global ist eine große Immobilienfirma, auch hier in Berlin. Und so gab es auch Mieterinnen aus weiteren Pers-Häusern, die etwas zu berichten hatten. Wir wohnen in zwei Häusern in der Großbernstraße in Kreuzberg, 61 ehemals. Und was denn? Ah, jetzt hat sie das T-Shirt verloren. Da steht drauf, wir sind verkauft, weil wir wurden verkauft im Juni von einer Angel Property, die wohl auch zur Pierce Group gehört und die letzten November gegründet wurde mit einer relativ geringen Einlage von Kapital und wir wurden da aufgekauft. Und jetzt sind wir schon seit langem eine gute Hausgemeinschaft mit zwei Häusern, haben hinten einen tollen Garten, den wir gestaltet haben. Unsere Kinder sind dort aufgewachsen. Einige sind auch schon wieder ausgezogen, weil sie erwachsen geworden sind. Wir unterstützen uns gegenseitig, wenn jemand mal nicht einkaufen gehen kann, wenn jemand mal Kinderbetreuung braucht und pflanzen auch irgendwie Büsche für die Kinder an, dass sie sich auch mal eine Beere vom Busch sammeln können und nicht alles im Supermarkt nur sehen, was es zu essen gibt. Und wir feiern dort Feste mit unseren Familien oder mit unserer Hausgemeinschaft. Wir machen ganz viele Sachen zusammen. Und wir sind total überrascht worden davon, dass wir verkauft wurden und entsetzt darüber und treffen uns jetzt regelmäßig, um zu gucken, was wir tun können, damit wir dort bleiben können. Weil einige Leute wollen dort alt werden, einige sind dort schon alt geworden. Es gibt Mieter, die wohnen da schon über 30 Jahre und haben schon ihre Enkel da auch und so weiter. Und wir sind nämlich übersehen worden. In der Bürokratie wurde übersehen, dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, dass das Vorkaufsrecht des Bezirksamts in Anspruch genommen werden konnte. Und durch einen Urlaubsfall, durch ein Versehen, wurde das nicht wahrgenommen. Und darüber sind wir sehr entsetzt und traurig. Und wir wollen jetzt halt mit der Politik, nehmen wir Kontakt auf, wir wollen uns mit denen treffen, mit den Grünen und mit den entsprechenden Verantwortlichen, haben auch mit den Bezirksämtern Kontakt aufgenommen, um zu gucken, was da noch zu machen geht und wie wir geschützt werden können, wie unser Milieu wirklich geschützt werden kann, weil wir sind im Milieuschutz und wir wollen das auch in Anspruch nehmen und wir sind dafür noch 12 Jahre geschützt, aber ihr wisst genau, 12 Jahre vergehen auch ganz schön schnell und dann stehen wir nämlich davor, was wir machen sollen und wir möchten gerne in diesen Häusern verbleiben. Wir möchten auch gerne, dass die mehr instand gesetzt werden sollen, aber nicht wieder irgendwie hier mit teuren Mieten und sonst wie, sondern einfach diese marode Gestaltung dieses Hauses, weil die Vorbesitzer auch jahrelang nur billig immer repariert haben, dass es wohnbar wird und dass wir da glücklich sein können und da leben können, mitten in der Stadt und mit uns gemeinsam. Mit unseren Freunden und unserer Familie, unseren Kindern und so weiter. Und deshalb kämpfen wir dafür und wir werden weiter uns treffen und wir machen ein Adventssingen und ein Fest zusammen, weil wir wollen nicht nur protestieren und kämpfen, sondern wir wollen zeigen, dass wir eine Kultur sind, eine Kultur der Gemeinsamkeit, wo wir schöne Dinge zusammen machen, die lebenswert sind. Ja, lebenswert! Ihr hört einen Bericht über eine Kundgebung, die vergangene Woche vor der britischen Botschaft in Berlin stattfand. Unter den Lindenecke Wilhelmstraße hatten sich ca. 80 Unterstützerinnen und Unterstützer der Kneipe Syndikat versammelt, am Nachmittag schon bei ekelhaften kalten Temperaturen und miesem Regen, wollten sie zum Ausdruck bringen, dass sie ihre Stammkneipe nicht einfach so geräumt sehen werden und dagegen Widerstand leisten werden. Als nächstes hört ihr einen Beitrag vom Syndikat selbst über die Gentrifizierung. Wie wir in den letzten Tagen rausgefunden haben, hat das Botschaftsgebäude zwischenzeitlich auch mal zum Pierce Imperium gehört. Sie haben es aber wohl wieder weiterverkauft. So viel als kleiner Fakt mal am Rande. Wir stehen heute hier vor der britischen Botschaft, weil wir unseren Protest gegen die Kündigung unseres Mietvertrages faktisch durch Pierce Global und die Verdrängung des Syndikats auch den britischen Behörden kundgeben möchten. Die Verdrängung des Syndikats sowie die Verdrängung von weiteren linken Projekten, Kleingewerbe und Mieterinnen ist ein Vorgang, der zum Alltag der Berliner Stadtpolitik geworden ist. Alltag der Berliner Stadtpolitik deswegen, weil die Gestaltung der Stadt noch nie Aufgabe der vermeintlich demokratischen Parlamente war. Denn bestimmt waren schon immer die Interessen der Kapitalisten, welche mit den Profitinteressen gleichzusetzen ist und somit der kapitalistischen Verwertungslogik folgen. Was für ein Satz. Der nächste Ihr Vorgehen dabei ist brutal und kompromisslos. Vollkommen gleichgültig, ob soziale Gefüge in Kiezen zerstört werden oder einzelne Leben ruiniert werden, agieren die Akteurinnen getrieben von der Konkurrenz. Das Syndikat ist beispielsweise Opfer einer Finanzialisierung geworden. Soweit wir wissen, ist das Haus der Weisestraße 56 Teil eines Immobilienpakets von insgesamt 32 weiteren Häusern, die auf verschiedene Briefkastenfirmen in Luxemburg verteilt wurden. Sämtliche gehören der Pierce Global Group. Dieses Paket soll vermutlich möglichst gewinnbringend als Ganzes weiterverkauft werden. Dabei versucht die Pierce Global, jegliches Kleingewerbe rauszuwerfen. Sie erhoffen sich damit, eine potenzielle Wertsteigerung der Häuser und einfachere Verkaufsmöglichkeiten zu schaffen. Hier geht es nicht einmal mehr darum, Miete zu steigern, sondern anderen Investorinnen den Weg möglichst einfach vorzubereiten. So wurde beispielsweise ein Abgeschlossenheitsantrag vor Einsetzen des Milieuschutzes gestellt, ohne eine Aufteilung selbst umzusetzen. Dass Gentrifizierung zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem herangewachsen ist, mussten sich nun auch die bürgerlichen Parteien eingestehen. Diese versuchen vergebens nach politischen Lösungen. Wir sagen jedoch, dass ihr nie eine finden werdet. Denn die Verdrängung von ärmeren Bevölkerungsschichten ist Folge der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Diese sorgt dafür, dass Reiche immer reicher und Arme immer ärmer werden. Partizipation und Mitbestimmung in Gesellschaft ist nahezu nicht möglich. Deshalb müssen wir nach Mitteln und Wegen suchen, außerhalb dieser Ordnung uns Freiräume zu erkämpfen und zu verteidigen. Hashtag besetzen und Unterstützerinnen haben es vorgemacht. Pierce Global, Padovic, Deutsche Wohnen und wie sie heißen, enteignen. Immobilienhaie zu Fischstäbchen. Syndikat, Potze, Drugstore, Liebig und alle anderen Bedrohten bleiben. Wer sich in den letzten Jahren ein wenig mit dem Stadtteil Neukölln, dem Widerstand gegen Gentrifizierung, gegen Verdrängung, gegen explodierende Mieten beschäftigt hat, dem drängen sich bei der Geschichte des Syndikats natürlich Parallelen auf zu der Geschichte der Friedelstraße 54. Und so ist es auch gar nicht verwunderlich, dass Leute von der Friedel 54 ebenfalls auf der Kundgebung waren und was zu sagen hatten. Genau, es ist ein Soli-Beitrag von der Friedel 54. Kennen vielleicht noch viele. Da gab es letztes Jahr eine Räumung und darum geht es auch in dem nächsten Beitrag. Der Neuköllner Norden verändert sich unaufhörlich und das nicht zum Guten. Wo früher einmal lebendige Kiezkultur war, regiert inzwischen vor allem der Profit. Aufwertung und Verdrängung, hohe Mieten und Zwangsräumungen betreffen uns alle, egal ob MieterInnen oder Gewerberäume. Nun ist auch die selbstverwaltete Kiezkneipe Syndikat akut von der Räumung bedroht. Was dem Syndikat bevorsteht, haben wir schon hinter uns. Unser Kiezladen Friede 54 wurde im Juni 2017 brutal aus seinen Räumen in Nordneukölln geräumt. Wir wurden das Opfer von international agierenden Immobilienunternehmen, die mit tatkräftiger Unterstützung der Berliner Bullen ihr ach so heiliges Recht auf Eigentum durchsetzten. Doch dem gingen jahrelange und harte Auseinandersetzungen voran. Unsere Kündigung kam 2015 von der CTEC Immo Invest GmbH mit Sitz in Österreich. Aus der sicheren Entfernung dachten sie, uns entspannt entmieten zu können. Doch da hatten sie sich geschnitten. Als in Wien erste Demonstrationen vor dem Firmensitz stattfanden und einer der Eigentümer an der Schule seiner Kinder geoutet wurde, haben sie mitbekommen, dass sie nicht unerkannt bleiben können. Daraufhin knickten sie ein. Doch anstatt das Haus an die Bewohnten und NutzerInnen der Friedel 54 zu verkaufen, wurde es an eine Briefkastenfirma aus Luxemburg verschachert, die Pinehill. Sie ließ uns letztendlich räumen. Doch eine Lektion hatten wir aus unserem Kampf gelernt. Immobilienspekulantinnen können aus der Deckung geholt werden. Viele Firmen auf dem Berliner Immobilienmarkt agieren aus sicherer Entfernung oder versteckt hinter einem undurchschaubaren Konstrukt von Briefkastenfirmen. Unsere Aufgabe ist es, diesem Versteckspiel ein Ende zu bereiten. Die, die sich schamlos an unseren Häusern und Kiezen bereichern, müssen aus der Anonymität geholt werden. Sie müssen lernen, dass ihr unsoziales Geschäftshandeln unmittelbare Konsequenzen haben kann. Wir empfinden eine große Freude, dass es dem Syndikat gelungen ist, hinter den luxemburgischen Briefkasten seiner Eigentümergesellschaft zu blicken. Was da zum Vorschein kam, war skandalös. Ein europaweites Netzwerk verschleierter Immobilienspekulation, dessen Enden alle bei der Pierce Group in London zusammenlaufen. Wir hoffen, dass diese Enthüllungen Folgen haben werden. Auch in London organisieren sich Menschen gegen den Ausverkauf ihrer Stadt. Mit ihnen zusammen müssen wir den Widerstand nach London tragen. Nicht nur die Spekulantinnen dürfen international vernetzt sein. Auch der Widerstand gegen sie muss über Grenzen hinweg aktiv werden. Kein Mensch, kein Spekulant soll sich dabei sicher fühlen können, in Berlin mit unseren Lebensgrundlagen zu spielen. Das Syndi wird bleiben und dafür werden wir alles sorgen. Wir werden dafür kämpfen, dass die Häuser kein Spekulantinnen, sondern ihren NutzerInnen gehören. In dem Sinne, Pierce Group enteignen, Berlin bleibt Risikokapital. Radioaktiv neigt sich dem Ende zu. Gleich kommt hier die Berliner Runde aus dem Studio Ansage. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er endlich frei ist und das hier selber machen kann. Mir bleibt nur noch auf unseren Podcast zu verweisen, der in wenigen Stunden online sein wird. radioaktivberlin.blogsport.de. Da findet ihr dann diese Sendung und auch natürlich viele frühere Sendungen. Könnt ihr gerne verlinken, weiterverteilen in den Netzwerken eures Vertrauens. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.